Ein kurzes Experiment soll Ihnen diese Überlagerungen veranschaulichen. Die folgende Geschichte werden Sie vermutlich gleich wiedererkennen. Versuchen Sie bitte, die Zusammenfassung Wort für Wort zu lesen und mit jeder neuen Information zu erraten, welches berühmte Werk wir meinen. Ein von Schlaflosigkeit geplagter Amerikaner findet neuen Lebensmut. Klingelt es schon? Nachdem er sich mit einem charismatischen neuen Freund und anderen Männern heimlich zum Prügeln trifft und damit eine landesweite Bewegung auslöst. Immer noch nicht? Gemeinsam machen die Männer dem Kapitalismus als Ursache für ihre Entfremdung aus und planen, ihn mit einem terroristischen Akt zu zerstören. Jetzt aber, oder? Ein Satz noch. Achtung, Spoiler. Am Ende erkennt der Mann, dass er und sein gewalttätiger Freund ein und dieselbe Person sind. Er also unter Schizophrenie leidet, die seine Aggressionen und Triebe in eine zweite Persönlichkeit verdrängt hat. Die Geschichte von Fight Club, dem Roman von Chuck Palahniuk, verfilmt von David Fincher, ist die eines Mannes, der einen Weg aus seinem Unglück findet. Einen Weg, der nicht nur ihn selbst, sondern die ganze Welt verändern wird. Kommt Ihnen dieses Schema bekannt vor? Fight Club erzählt eine klassische Heldenreise mit dem postmodernen Twist der multiplen Persönlichkeit, der jedoch für die darunterliegenden Botschaften und den größeren erzählerischen Zusammenhang keine Rolle spielt. Lesen Sie noch einmal die Zusammenfassung der Geschichte, die schon nach wenigen Worten unverwechselbar ist. Ein von Schlaflosigkeit geplagter Amerikaner findet neuen Lebensmut, nachdem er sich mit einem charismatischen neuen Freund und anderen Männern heimlich zum Prügeln trifft und damit eine landesweite Bewegung auslöst. Ihr Genre, also die Kategorisierung nach Stilmitteln, ist das eines actiongeladenen Psychothrillers. Ihre Erzählung, die Kategorisierung nach Motiven und Ideen, ist die einer Männerfreundschaft. Auf ihrer Ebene liegt auch der Masterplot, die Rivalität zwischen dem Protagonisten und Taylor Durden, um eine Frau zum Beispiel. Doch über ihr Narrativ, das implizit zwischen den Worten eingebettet liegt, kann man deutlich länger sinnieren. Was, so könnte man wie im Deutschunterricht fragen, will uns der Autor damit sagen? Was ist die Kernbotschaft? Dass man die Fesseln des Konsums abstreifen muss, um frei zu sein? Dass eine zivilisierte, unterdrückte, verdrängte Männlichkeit sich durch Gewalt befreien muss? Dass nur ein psychisch Kranker unser krankes System durchschauen und stürzen kann? Wahrscheinlich das auch und alles zusammen, aber vor allem, oder besser gesagt unter allem, wirkt hier das Narrativ einer Überwindung von System und Selbst.